Morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. I really, really like what Paul says. Ich mag sehr, was Paulus sagt. That you know, the husband has to be filled with a cherishing love for his wife. Jeder Ehemann soll von liebevoller Liebe zu seiner Frau erfüllt sein. You know, this is how wives blossom if they feel cherished and loved. So blühen Ehefrauen auf, wenn sie geehrt und geliebt fühlen. Think about it. Denk mal darüber nach. How does the church or Christians come truly alive? Wie wird die Gemeinde, die Christen, wirklich lebendig? The more they are grabbed by how much Jesus really loves them, the more they will be devotionally, will be completely devoted to Jesus. Je mehr sie davon ergriffen sind, wie sehr Jesus sie wirklich liebt, desto mehr werden sie sich Jesus vollkommen hingeben. And he says, and never be insensitive to her. Und er sagt, und niemals gefühllos ihr gegenüber sein. You know, it is an art to really learn to get to know your wife. Es ist wirklich eine Kunst, deine Frau wirklich kennenzulernen. And to be sensitive to what she feels, what she thinks and what's going on in her. Und einfühlsam zu sein, was sie fühlt, denkt und was in ihr vorgeht. You know, if we husbands could learn to live like this with our wives, as the Bible says we need to. Wenn wir Ehemänner lernen könnten, so mit unseren Frauen zu leben, wie es die Bibel von uns verlangt. The wives would be respond with supportive and tenderly devotion to us. Würden die Ehefrauen mit unterstützender und zärtlicher Zuwendung zu uns reagieren. But look, the biggest thing would be, this would be a beautiful reflection to Jesus Christ. Das Beste daran wäre, dass es ein schönes Abbild von Jesus Christus ist. You know, then the Bible would actually, the world would actually see that the Bible is changing our life. Dann würde die Welt tatsächlich sehen, dass die Bibel unsere Leben verändert. Guys, there is something that I have not liked for a very, very long time. Es gibt etwas, das ich schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr mag. And it's how so many things have been made selfish. Und es ist die Tatsache, dass so viele Dinge so selbstsüchtig geworden sind. You know, for instance, even many marriage things, for me, it's so wrong. Zum Beispiel, sogar viele Eheangelegenheiten finde ich so falsch. Ah, if you want to have a good marriage, then husband, you need to do this and this and then. And then your wife will sleep with you, she will do this for you. Wenn du eine gute Ehe führen willst, dann musst du als Ehemann dies und jenes tun und dann wird deine Frau mit dir schlafen und für dich dies oder jenes tun. Listen. Hör zu. Husband must not cherish his wife and never be insensitive because he wants to get something from her. Der Ehemann darf seine Frau nicht wertschätzen und ihr gegenüber nicht feinfühlig sein, weil er etwas von ihr bekommen will. But simply so that he can reflect the goodness of Jesus in his marriage. Sondern einfach, damit er die Güte Jesu in seiner Ehe widerspiegeln kann. And the rest is all natural side effect. Und der Rest ist ein natürlicher Nebeneffekt. I wish we could just in general live a life that's much more concerned to just always reflect on Jesus. Ich wünschte, wir könnten generell ein Leben führen, das viel mehr darauf ausgerichtet ist, Jesus zu reflektieren. So show Jesus in our marriage and then the result will be that you will have a happy marriage. Widerspiegle Jesus in der Ehe und dann wird das Ergebnis sein, dass du eine glückliche Ehe führen wirst. Ask yourself this question, husband. Als Ehemann, stell dir diese Frage. How does Jesus treat the church? Wie behandelt Jesus die Gemeinde? That's how you treat your wife. Und genau so behandelst du deine Frau. But look, Paul goes very practically into the lives of the children. Schau, Paulus geht ganz praktisch auf das Leben der Kinder ein. He says, let the children respect and pay attention to the parents in everything, for this pleases our Lord. Lass die Kinder ihre Eltern in allem achten und respektieren, denn das gefällt unserem Herrn Jesus. Now, is it good for children to respect and to obey their parents? Of course it is good. Ist es gut, wenn die Kinder ihren Eltern gehorchen und sie respektieren? Natürlich ist es gut. Is it important that children learn to act correctly towards the parents? Yes. Ist es wichtig, dass Kinder lernen, sich ihren Eltern gegenüber richtig zu verhalten? Ja. But look, I find it so beautiful how it always goes back to the real purpose. The purpose is it pleases the Lord. Schau, ich finde es so schön, wie Paulus immer wieder auf das eigentliche Ziel zurückkommt, nämlich dem Herrn zu gefallen. You know, there is a huge difference if the Lord is pleased with you or if he loves you. Es ist ein großer Unterschied, ob der Herr mit dir zufrieden ist oder ob er dich liebt. You can do anything you want, Jesus will always love you the same. Du kannst tun, was immer du willst, Jesus wird dich immer gleich lieben. He will love you unconditionally and radically. Er wird dich bedingungslos und radikal lieben. Nothing you can do or you cannot do that will make him love you more or less. Nichts, was du tust oder nicht tust, wird ihn dazu bringen, dich mehr oder weniger zu lieben. But there are many things that you can do that please or displease him. Aber es gibt viele Dinge, die du tun kannst, die ihm gefallen oder missfallen. So, what would happen if we would teach our children in this way? Was würde passieren, wenn wir unseren Kindern Folgendes beibringen würden? How deeply and how wonderfully they are loved by Jesus. Wie tief und wundervoll sie von Jesus geliebt werden. And once the heart are conquered with the deep love of Jesus for them. Wenn ihre Herzen erst einmal von der tiefen Liebe Jesu für sie erobert wurden. That's when they will naturally want to please the Lord too. Dann wollen sie natürlich auch dem Herrn gefallen. And in an atmosphere of love, honor and respect, they will learn that it pleases God if they honor their parents. Und in einer Umgebung der Liebe, der Ehre und des Respekts werden sie lernen, dass es Gott gefällt, wenn sie die Eltern ehren. You know, there are so many things where we try to make Christian life work. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir versuchen, das christliche Leben zu gestalten. But we take the main element out, which is Jesus. Aber wir nehmen das wichtigste Element heraus, nämlich Jesus. You can't teach any Christian principle unless Jesus remains in the center. Du kannst kein christliches Prinzip lehren, wenn Jesus nicht im Mittelpunkt bleibt. Everything points back to the Lord. Alles weist auf den Herrn hin. So if our children would learn that they're unconditionally loved and there's a way that they could actually please the one who loves them unconditionally. Wenn unsere Kinder lernen würden, dass sie bedingungslos geliebt werden und dass es einen Weg gibt, wie sie demjenigen gefallen können, der sie bedingungslos liebt. I believe we would have families that show the goodness of God much better. Glaube ich, wir würden Familien haben, die die Güte Gottes viel besser widerspiegeln. And then Paul continues. Und dann geht Paulus weiter. Which we will talk about tomorrow. Worüber wir morgen sprechen werden. Bye bye. Ciao, ciao.